Kapitel 3 Zionismus und andere marginale Gedanken. Eine Art, marginale Politik zu betrachten, ist es, die problematische Spannung zwischen den Forderungen nach Gleichheit und der Aufrechterhaltung klanhafter oder tribaler Weltbetrachtungen auszuleuchten. Damit beziehe ich mich auf die schwierige Dualität, die darin liegt, einerseits wie jeder andere gesehen werden zu wollen und andererseits sich selbst als verschieden, einzigartig oder sogar überlegen zu betrachten. Auf den ersten Blick scheint es, als ob eine humanistische und universale Forderung, Bürgerrechte gleich zu handhaben, das Problem beheben und jede Art von Spannung zwischen dem Rand und dem Zentrum lösen würde. Aber marginale Politik beabsichtigt, dem Ruf nach Gleichstellung zu trotzen. Für den marginalen Politiker sind Assimilation, Emanzipation und Integration und sogar Befreiung tödliche Bedrohungen. Ist er einmal assimiliert oder integriert, sieht sich der Marginalisierte einer schweren Identitätskrise gegenüber. Von dem marginalen Subjekt andererseits wird verlangt, auf seine oder ihre Besonderheit, Einmaligkeit und Einzigartigkeit zu verzichten. Nach der Integration oder Assimilation werden die heroischen vorrevolutionären Tage des gerechten Kampfs für Gleichheit oder Bürgerrechte durch ein nostalgisches Narrativ ersetzt. In seiner postrevolutionären Phase wird die marginale Person zu einer unauffälligen Entität, Teil einer normalen Menge. Daraus sollten wir schließen, dass die Forderung nach Gleichheit an sich ein selbstzerstörerischer Mechanismus ist. Ist man erst einmal gleich, dann unterscheidet man sich von niemandem mehr. Der Integrationserfolg reduziert den Marginalgruppendiskurs zu bedeutungslosem Geräusch. Kein Randgruppenpolitiker befürwortet einen politischen Ruf nach Assimilation. Ein derartiger Ruf würde politischen Selbstmord bedeuten, eine selbst herbeigeführte Vernichtung der eigenen politischen Macht. Im Gegensatz dazu können wir uns leicht Einzelpersonen vorstellen, die sich assimilieren wollen. Wir können uns ein Mitglied der sogenannten Marginale vorstellen, der nach Wegen sucht, sich in die Mainstream-Gesellschaft zu integrieren. Ein kurzer Blick auf die soziale Realität europäischer Juden vor dem Zweiten Weltkrieg bietet einen interessanten Einblick in das Problem. Aus den oben genannten Gründen wurde Assimilation nie als jüdische politische Forderung vorgetragen. Es waren vielmehr einzelne Juden, die europäische liberale Tendenzen begrüßten und genossen. Die jüdische politische Forderung wurde von unterschiedlichen Mitteln tribaler, kultureller oder sogar rassisch orientierter Segregation inspiriert. Ein Blick auf die uns umgebende westliche Realität enthüllt ein Bild der Mannigfaltigkeit. Unsere Gesellschaft ist ein Amalgam, in das jetzt viele, die einst randständig waren, assimiliert und integriert sind. Zudem betrachten manche Minderheiten ihre Integration nicht einmal als bewussten Prozess, eher als eine Art Fest, unter anderen zu sein. Diese natürliche Tendenz, sich mit der umgebenden Gesellschaft zu verschmelzen, wird von den Marginalgruppenpolitikern als große Bedrohung angesehen. Der Rand. Der Rand ist ein Begriff, der sich oftmals auf Menschen bezieht, die irgendwie am Rande der Gesellschaft leben. Er beschreibt diejenigen, die zurückbleiben, die im Mainstream-Diskurs ihre Stimme nicht zu Gehör bringen können. Der Rand wird oft unterdrückt, drangsaliert, gedemütigt, er ist Gegenstand verabscheuungswürdiger Witze, von Stereotypen und so weiter. Der Rand bewahrt seine marginalen Eigenschaften so lange, wie die gegen ihn begangenen Ungerechtigkeiten nicht im Mainstream-Diskurs angegangen werden. Ist die Besonderheit und Einzigartigkeit des Randes von der Menge anerkannt und akzeptiert, wird die Randgruppe zu einem inhärenten Bestandteil der größeren Gemeinschaft. Mit anderen Worten, sie wird eine Minderheitengruppe oder sogar integraler, nicht unterscheidbarer Teil des Mainstream. Deshalb sollte man akzeptieren, dass der Status des Marginalseins zumindest zu einem gewissen Grade vom Zentrum definiert wird. Aber lässt sich der Rand politisch auch in seinen eigenen Begriffen definieren? Reicht zum Beispiel lesbisch sein aus, dass jemand ungeachtet der umgebenden sozialen Bedingungen marginal ist? Wie entscheidet man, ob man zu einem gegebenen Rand gehört? Reicht Jude, Muslim, Homosexueller oder ein ethnischer Albaner zu sein schon aus, um ein Individuum zu einer marginalen Identität zu machen? Offensichtlich nicht. Wir können uns viele Juden, Muslime, Homosexuelle, Lesben und ethnische Albaner vorstellen, die sich von jeglicher Form marginaler oder Identitätspolitik lösen. Weder sehen sie sich selbst als marginal, noch werden sie von ihrer Umgebung so betrachtet. Außerdem sind einige der sogenannten marginalen Gruppen in Politik und in den Medien weit überrepräsentiert. Juden zum Beispiel können sich nicht wirklich darüber beklagen, dass ihre politische Stimme zum Schweigen gebracht würde oder ungehört bliebe. Der Rand ist deshalb ein dynamischer Begriff und er erhält erst durch seine Beziehung zum Zentrum seine Gestalt. Der Rand wird mittels Negation, das heißt das, was er nicht ist, definiert, anstatt positiv durch seine Eigenschaften, das heißt das, was er ist. Aus diesem Grunde beschreibt Randgruppenpolitik die Realität in Begriffen binärer Gegensätze. Für den homosexuellen Ideologen lautet der Gegensatz homosexuell, heterosexuell. Für die feministische Politikerin ist sie Weiblichkeit, Männlichkeit. Für den Zionisten Jude, Nichtjude und Eretz Israel, Diaspora. Sobald das Zentrum willens ist, seine Eigenwahrnehmung zu erweitern und liberalere und inklusivere Gedanken zuzulassen, ist der Diskurs des Randes von Auslöschung bedroht. An eben diesen Punkte greift Randgruppen- und Identitätspolitik ein. Und der binäre Gegensatz wird eingeführt. Der Randgruppenpolitiker setzt sich für die Aufrechterhaltung der Negation ein. Diese Negation kommt für gewöhnlich durch die Beschwörung eines Konfliktes zwischen dem Rand und dem Zentrum ins Spiel. So wird zum Beispiel der Zionismus durch Antisemitismus aufrechterhalten. Dies mag erklären, warum Zionisten von den wachsenden Statistiken antisemitischer Vorfälle so begeistert sind. Auf ähnliche Weise wird homosexuelle Randgruppenpolitik durch Homophobie genährt und Feminismus gedeiht dank der männlichen Chauvinisten. Randgruppen- und Identitätspolitik ist darauf angelegt, in einen Austausch mit dem Mainstream-Diskurs zu treten. Aber sie kann niemals aussöhnen. Sie existiert zu dem Zweck, die Negation aufrechtzuerhalten. Und dennoch bleibt die Frage: Kann der Angehörige einer Randgruppe sich mit eigenen Mitteln definieren? Um diese Frage anzugehen, müssen wir zunächst das Konzept der Identität erfassen. Identität, Identifikation und Authentizität. Um das Marginale in einen sinnvollen Begriff zu verwandeln, muss das marginale Subjekt davon ausgehen, dass die Existenz als marginales Subjekt eine bedeutsame, reale und authentische Identität verleiht. Ein auf konfisziertem palästinensischem Land lebender amerikanisch-jüdischer Siedler muss aufrichtig glauben, dass das Leben auf besetztem Land, die Beteiligung an Kriegsverbrechen und der tägliche Verstoß gegen jede nur denkbare moralische Norm bei gleichzeitiger Gefährdung seines eigenen Lebens und des Lebens seiner Familienmitglieder die direkte Erfüllung seines wahren Selbst ausmachen. Der Siedler muss glauben, dass er der Sohn Abrahams ist und dass diese Beziehung zu seinem Vorfahr ihm mit Bezug auf palästinensisches Land Sonderrechte verleiht. Der Glaube an eine authentische Identität ist entscheidend für die Verwirklichung des Selbst als eines genuinen, autonom Handelnden. Aber ist Authentizität möglich? Ein phänomenologischer Denker mag diese Frage bejahen. Edmund Husserl argumentiert, dass wir uns auf Evidenz beziehen können, welche das Bewusstsein von der Sache selbst ist, wie sie sich in der klarsten, eindeutigsten und angemessensten Weise für etwas seiner Art erschließt. Dementsprechend kann man ein reines Bewusstsein seiner selbst erfahren. Diese Idee wurde von Descartes cogito ergo sum ausgedrückt. Ich denke, also bin ich. In phänomenologischen Begriffen ist es das reine und klare Bewusstsein des denkenden Ich, das jeden Zweifel an meinem Dasein in der Welt beseitigt, zumindest als eine denkende Entität. Phänomenologie unternimmt den Versuch zu beschreiben, wie die Welt durch Bewusstseinsakte konstituiert und erfahren wird und was uns in unmittelbarer Erfahrung ohne Vermittlung durch Präkonzeptionen und theoretische Begriffe gegeben wird. Aus phänomenologischer Perspektive vermag das Eigenbewusstsein einer Person eine unvermittelte, authentische Form des Wissens wiederzugeben. Es dauerte nicht lange, bis Husserls Schüler Martin Heidegger größere Brüche in dem philosophischen Gebäude seines Lehrers nachwies. Heidegger enthüllte, dass in der Welt sein etwas komplexer als von Husserl vorgeschlagen sein könnte. Es war Husserls Begriff von Hermeneutik, der die Mängel der Husserlschen Phänomenologie offenbarte. Hermeneutik handelt von der subtilen Interaktion zwischen dem interpretierenden Subjekt und dem interpretierten Objekt. Bei seiner kritischen Lektüre von Husserl legte Heidegger die verwirrende Tatsache offen, dass unvermitteltes Bewusstsein tatsächlich schwer vorstellbar ist. Menschen, so scheint es, gehören der Sprache an. Sprache besteht, bevor man zur Welt kommt. Mit dem Eintritt in das Reich der Sprache blockiert eine Trennmauer aus symbolischen sprachlichen Bausteinen und kulturellem Mörtel jedes mögliche unvermittelte Bewusstsein. Können wir ohne Anwendung von Sprache denken? Können wir überhaupt ohne die Vermittlung durch Sprache Erfahrungen machen? Zugegeben, wir sind in der Lage, während des Träumens Wünsche zu verspüren oder uns von Schönheit überwältigen zu lassen. Aber sobald wir es durchdenken, finden wir uns in einem Prozess der Namensgebung verstrickt. Sobald wir Namen geben, ist das angeblich Unvermittelte für immer verloren. Sind wir erst einmal im Reich der Sprache, so wird unsere Wahrnehmung der Welt von Bedeutungen und Symbolen gestaltet, die nicht allein die unseren sind. Demnach hätte es den Anschein, dass ein umfassendes, authentisches Bewusstsein unerreichbar ist. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann lässt sich von Identität nicht mehr als von einem genuinen Ausdruck des wahren Selbst sprechen. Sobald wir etwas benennen, liefern wir uns der Sprache aus. Von daher vermag der Blick in das eigene Selbst niemals eine authentische Identität enthüllen. Alternativ dazu könnten wir uns Identität als eine Menge von Ideen, Narrativen, Denkweisen oder Verhaltenscodes denken. Aber dann stoßen wir auf ein neues Gebiet vor, anstatt wirklich in Begriffen eines genuinen Selbstbewusstseins zu sprechen. Folglich identifizieren wir uns mit Ideen, Narrativen, Denkweisen, gewissen Weltanschauungen, Auffassungen, physischen Identifikatoren und so weiter. Dann aber müssen wir auch akzeptieren, dass Identität sich auf Identifikation bezieht. Anstatt mit wahrer, authentischer Selbstsuche irgendeiner Art, haben wir es vielmehr mit einer Form von Zugehörigkeit zu tun. Der Begriff der Identität, der für Postmodernisten, Identitätspolitik und Randgruppentheoretiker so entscheidend ist, ist nichts als ein Mythos oder eine Fantasie. Sprechen wir von Randgruppenidentität, dann meinen wir in Wirklichkeit eine Art von Identifikation. Somit reicht, homosexuell zu sein, nicht aus, um jemanden zu einem Schwulen zu machen. Während homosexuell sein sich auf eine sexuelle Vorliebe bezieht, ist Schwulsein eine Art der Identifikation, nämlich mit einer Randgruppe. Das heißt, es besteht eine starke Affinität zu einer Gruppe, anstatt zum Selbst. Allem Anschein nach kann das marginale Subjekt sich nicht mit eigenen Mitteln definieren. Es ist per Negation definiert. Es ist durch eine existierende symbolische Ordnung definiert. Nicht das Finden eines wahren Selbst ist es im Austausch mit der Welt, was die Identitätspolitik zum Leben erweckt. Wenn wir über Identität sprechen, beziehen wir uns auf eine Achse der Identifikation. An einem Ende finden wir den sich dem Zugriff entziehenden Begriff der Authentizität, hervorgebracht von einem Mythos vom unvermittelten Selbstbewusstsein. Am anderen Ende finden wir einen Zustand der Entfremdung, der durch Identifikation, eine begriffliche oder symbolische Affinität, erreicht wird. Von daher sollte die Suche nach der eigenen wahren Identität mit äußerstem Elend in Verbindung gebracht werden. Je mehr man nach seinem authentischen Selbst sucht, desto mehr betätigt man sich in dem Prozess der Identifizierung, der letztlich zu vollständiger Entfremdung führen wird. Hier komme ich nun zu der subversiven Wendung, die Lacan dem Descartes'schen Cogito gibt. Aus »Ich denke, also bin ich« wird »Du bist, wo du nicht denkst«. Denken entfernt einen eher von sich selbst. Identitätspolitik und marginale Philosophien. Die Aussage, ich schaue in mich und sehe einen Zionisten, einen Schwulen, eine Frau, eine Nation, eine Wassermelone und so weiter, meint in Wirklichkeit, ich identifiziere mich mit Zionismus, Schwulen, Frauen, einer gewissen Politik und so weiter. Sobald wir denken, sind wir bereits von der diktatorischen Macht der Sprache besiegt. Marginale Gemeinschaften und identitätspolitische Diskurse sind allgemein sehr empfindlich gegenüber der Macht der Sprache. Und dies ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sehr viel politische Anstrengung von Marginalgruppen oder Verhängung sprachlicher Restriktionen im Mainstream-Diskurs gewidmet wird, üblicherweise im Namen politischer Korrektheit, des Liberalismus und sogar der Toleranz. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb marginale Gemeinschaften so kreativ in ihrem Umgang mit Sprache sind. Das Verhältnis der Zionisten zur wiederbelebten hebräischen Sprache ist ein gutes Beispiel. Die frühen Zionisten erkannten, dass die volle Kontrolle über die Sprache ihnen erlauben würde, ihre Weltanschauung den nachfolgenden Generationen von Juden aufzuerlegen. Aber Zionisten sind in dieser Hinsicht nicht alleine. Auch andere marginale Gruppen sind für ihre kreativen Dialekte, Schreibweisen und Vokabulare bekannt. Die folgende Aufstellung zeigt verschiedene Schreibweisen des englischen Wortes women, zu Deutsch Frau, wie sie von lesbischen Separatisten in den 1970er Jahren verwendet wurden. Women, women, women, women. Diese Alternativschreibweisen sollten in Anführungsstrichen beweisen, dass zumindest symbolisch eine Frau sogar dann ganz sein könnte, wenn das Wort man, min aus woman, women herausgenommen würde. Zitat, wir sind als Womyn keine Unterkategorie der Männer, Zitat Ende. Die Bedeutung definiert die Weltsicht. Aber wenn Sprache eine solch entscheidende Rolle in der Randgruppenpolitik besitzt, dann kann sich der Rand niemals selbst vom Zentrum lösen. Selbst wenn er seinen eigenen Diskurs, sprachliche Zeichen und symbolische Ordnung etabliert, kann dieser Diskurs nur in seinem Verhältnis zu und im Austausch mit dem Mainstream-Diskurs realisiert werden. Die Strategien. Da dem Rand gelegentlich von der Hegemonie die Möglichkeit zur Assimilation geboten wird, stehen dem marginalen Subjekt bisweilen Gelegenheiten zur Integration in das Zentrum offen. Assimilierte jüdische Amerikaner zum Beispiel waren immer äußerst begeistert von der Möglichkeit, amerikanische Patrioten zu werden. Viele amerikanische Juden fanden ihren Weg in die herrschenden Klassen über die akademische Welt, das Bankwesen, Immobilien, die Börse, Medien, Politik und so weiter. Aber sind sie erst einmal in Schlüsselpositionen innerhalb der Mainstream-Gesellschaft, werden ihre patriotischen Tendenzen von den an den Rändern Verbliebenen in Frage gestellt. Zionistische Lobbys in Amerika spezialisieren sich darauf, reiche und einflussreiche Juden aufzuspüren, die sie unter Druck setzen, aus ihrem Versteck zu kommen und einen größeren Einsatz für das jüdisch-nationalistische Projekt zu leisten. Interessanterweise zeigen schwule Randgruppenpolitiker ein ähnliches Verhalten. Einige Marginalpolitiker versuchen, ihre integrierten Brüder und Schwestern öffentlich zu beschämen. Dies dient einem doppelten Zweck. Erstens vermittelt dies die klare Botschaft, dass wirkliche Assimilation unmöglich ist. Einmal schwul, immer schwul. Einmal Jude, immer Jude. Diese Logik spiegelte sich in dem Hollywood-Animationsfilm Shrek wieder. Shrek und Prinzessin Fiona waren dazu verdammt, einmal ein Ogre, immer ein Ogre. Man kann niemals seiner wahren Identität entgehen. Und doch werden Shrek und Prinzessin Fiona von ihren Freunden geliebt, da sie so menschlich sind, obwohl sie Ogre sind. Zweitens drängt es den Assimilierten zur Kollaboration mit seinem alten Clan. Du wirst nie demjenigen entkommen, der du bist. Also solltest du besser stolz darauf sein. Der amerikanische Zionist führt diese Ideologie noch eine Stufe weiter und sagt dem assimilierten Juden, du wirst nie demjenigen entkommen, der du bist. Warum bist du also nicht stolz darauf und arbeitest für uns? Diese Punkte helfen uns, die Wirkung der jüdischen und israelischen Lobbys in der westlichen Politik zu verstehen. Zuvor hörten wir von den Worten des israelischen Journalisten Joseph Lapid, der Diaspora-Juden zur Ermordung des Mossad-Deserteurs Ostrowski aufrief, da dieser die Wahrheit über Israel erzählte. Der marginale Agitator scheint Gefügigkeit einzufordern. Lass uns die Logik hinter dieser Strategie prüfen. Chaim Weizmanns Aussage, englische, französische und deutsche Juden seien in erster Linie Juden, ist offensichtlich ein Aufruf an Juden, ihre Gleichheit zu feiern. Jüdisch zu sein ist nach Weizmann ein wesenhaftes Merkmal. Alle anderen Eigenschaften sind fast zufällig. Somit scheinen sogar die guten Juden, diejenigen, die mit dem Ruf »Nicht in meinem Namen« gegen israelische Gewalttaten protestieren, in Weizmanns Falle zu tappen. Zuvörderst sind sie Juden und erst dann sind sie Humanisten. Praktisch übernehmen sie, ohne es zu merken, Weizmanns marginale Anti-Assimilationsstrategie. Weizmanns Strategie ist ausgeklügelt und schwer in den Griff zu bekommen. Selbst mit der Aussage, ich stimme nicht mit Israel überein, obwohl ich Jude bin, geht man in diese Falle. Ist man erst einmal in der Falle, kann man den Clan nicht mehr verlassen. Man kann kaum eine universale Philosophie befürworten, wenn man politisch als Jude identifiziert wird. In den frühen Tagen des Zionismus weigerten sich die meisten Juden, Weizmanns Agenda zu übernehmen. Sie zogen es vor, sich als amerikanische, britische oder französische Menschen zu sehen, die zufällig jüdisch waren. Diese Auseinandersetzung zwischen dem ethnischen Juden der westlichen Diaspora und der zionistischen Bewegung entwickelte sich zu einem erbitterten Konflikt. Während ihres Kampfes um Anerkennung gaben die Zionisten ihre Verachtung für den Diaspora-Juden zu. Dies war im Grunde die Geburt des zionistischen Separatismus. Separatismus. Vor der Emanzipation war der Jude ein Fremder unter den Völkern. Aber nicht für einen Moment dachte er daran, sich gegen sein Schicksal zu stellen. Er fühlte sich seiner eigenen Rasse zugehörig, die nichts mit den anderen Menschen des Landes gemein hatte. Der emanzipierte Jude ist sich in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen unsicher, ängstlich gegenüber Fremden, sogar argwöhnisch gegenüber den geheimen Gefühlen seiner Freunde. Max Nordau, Ansprache auf dem ersten Zionistenkongress, Basel, 1897. Der Ausdruck Separatismus bezieht sich auf den Prozess, in dem eine Minderheitengruppe die Wahl trifft, sich von einer größeren Gruppe abzutrennen. Nach Separation wird gerufen, sobald die marginale politische Gruppe die unmittelbar bevorstehende Gefahr der Integration in die Mehrheitsgesellschaft spürt. Separatismus bezieht sich nicht nur auf Versuche zur Abschaffung alternativer Gesellschaften, sondern auch auf Ausschließungspraktiken innerhalb der marginalen Gemeinschaften selbst. Der Zionismus entwickelte sich als Reaktion auf die Emanzipation der europäischen Juden. Ein Prozess, der mit der Französischen Revolution begann und sich im 19. Jahrhundert rasch in ganz Europa ausbreitete. Im späten 19. Jahrhundert erkannten einige prominente assimilierte Juden, wie Nordau, Herzl und Weizmann, dass die Emanzipation des jüdischen Volkes zum Verschwinden der jüdischen Identität führen könnte. Das derzeitige zionistische Argument war einfach. Ghettomauern waren niedergerissen. Dennoch integrierten sich Juden nicht in das europäische Leben. Zudem wurden die Europäer der Unaufrichtigkeit ihrer Sympathie mit Juden bezichtigt. Nordau meinte, die Nationen, die die Juden emanzipierten, haben sich über ihre eigenen Gefühle getäuscht. Damit die Emanzipation ihre volle Wirkung entfaltet, hätte sie zuerst im Gefühl vollendet werden sollen, bevor sie per Gesetz deklariert wurde. Das Argument hat einen sehr elementaren Charakter. Zuerst solltest du mich lieben und nur dann solltest du mich heiraten. Diese Idee erscheint vernünftig, doch sollten wir daran denken, dass anders als in einer Liebesbeziehung das staatsbürgerliche Leben eher auf Respekt als auf Zuneigung beruht. Ich erwarte, dass mein Nachbar mich respektiert. Er mag mich auch lieben, aber dies kann ich nie einfordern. Um ihre Ansichten zu untermauern, schufen die Zionisten das Bild eines zunehmenden Antisemitismus. Ihre Darstellung war bei weitem nicht korrekt. Im späten 19. Jahrhundert waren Juden nämlich bereits tief in jeden möglichen Aspekt des zivilen Lebens Europas eingebunden. Darüber hinaus waren die Zionistenführer selbst in hohem Maße in ihren christlichen Kontext integriert. Aber ein Mythos permanenter Verfolgung wurde eben benötigt. Am 15. Oktober 1894 wurde Hauptmann Alfred Dreyfus, das einzige jüdische Mitglied des Generalstabs der französischen Armee, unter dem Vorwurf der Spionage für Deutschland festgenommen. Während des gesamten Prozesses erklärte Dreyfus seine Unschuld. Für viele war klar, dass Dreyfus Opfer einer abscheulichen rassistischen Anschuldigung war. Theodor Herzl, ein prominenter Wiener Journalist, der zur Prozessberichterstattung nach Paris reiste, war von der Geschichte bewegt und schloss daraus, dass Assimilation zum Scheitern verurteilt wäre. Die einzige Lösung war nach Herzl, ein verheißenes Land, wo wir Hakennasen, schwarze oder rote Bärte haben können, ohne dafür verachtet zu werden, wo wir zumindest als freie Menschen auf unserem eigenen Boden leben können und wo wir friedlich in unserem eigenen Vaterland sterben können. Aus Judenstaat von Theodor Herzl. In Wirklichkeit löste der Dreyfus-Prozess eine gewaltige Welle der Unterstützung von nichtjüdischer Seite aus. Die französische Regierung beugte sich schließlich dem öffentlichen Druck und setzte das Strafmaß herab. Nach der Unterstützung durch französische Intellektuelle und der europäischen Linken verlor der Zionismus in Frankreich seinen Zugriff. Die französischen Juden fühlten sich wirklich emanzipiert. Herzls Missfallen geht aus folgendem Auszug aus seinem Tagebuch hervor. Zitat: Französische Juden suchen Schutz von Seiten der Sozialisten und der Zerstörer der gegenwärtigen staatsbürgerlichen Ordnung. Sie sind wahrhaftig keine Juden mehr. Sie werden wahrscheinlich die Führer des europäischen Anarchismus werden. Zitat Ende. Es hat den Anschein, als ob der Marginalgruppenpolitiker Herzl besser als jeder andere die unmittelbar drohende Gefahr jüdischer Integration und Assimilation ahnte. Dieses Beispiel illustriert das Wesen separatistischer Ideologien. Das Ziel: Schranken zwischen Menschen zu errichten. Separatismus ist eine Strategie zum Ghettobau. Zionisten sind dieser Strategie seit dem späten 19. Jahrhundert gefolgt. Der Fall des lesbischen Separatismus ist sehr ähnlich gelagert. Als Frauen in den 1970ern die sozialen Spaltungen überwunden und größere Gleichheit errangen, erhob sich ein radikal militanter Feminismus. In ihrem Artikel »Der Weg aller Separatisten« schreibt Ludo McFingers: Sie hassen Männer, sehen Frauen als geschlechtliche Klasse, unterstützen biologischen Determinismus, lehnen Reformismus ab und verachten die Linke. Die zugrunde liegende Prämisse des lesbischen Separatismus lautet, dass Männer sich nicht ändern können und es auch nicht tun werden. Folglich können nur Frauen ihre eigene Freiheit garantieren, indem sie sich von Männern lösen. Einige separatistische Frauen sprachen sogar von der Notwendigkeit einer gewalttätigen Konfrontation mit Männern, um ihre Macht zu Fall zu bringen. Keineswegs überraschend würden einige der radikalsten lesbischen Aktivistinnen lieber in einer Welt gänzlich ohne Männer leben, und einige gingen so weit zu erklären: Tote Männer vergewaltigen nicht. Dies findet sich wieder in dem populären israelischen Ausdruck: Ein guter Araber ist ein toter Araber. Die Ähnlichkeiten zwischen zionistischen und feministischen Separatisten sind evident. Zudem vereinigen sich die beiden radikalen Ideologien zeitweise zu einer einzigen Stimme. Als der amerikanisch-jüdischen Feministin Andrea Dworkin gesagt wurde, dass die Idee eines Womanland irrsinnig wäre, antwortete sie: Sagt man das nicht auch von Israel? Und dachten nicht die Welt, dass Theodor Herzl, der Gründer der zionistischen Bewegung, ein Spinner wäre? Die Juden bekamen ein Land, weil sie verfolgt worden waren. Genug ist genug, sagten. Entschieden, was sie wollten. Aufstanden und dafür kämpften. Frauen sollten dasselbe tun. Und wenn ihr nicht in Womanland leben wollt, was macht das schon? Nicht alle Juden leben in Israel, aber es existiert. Eine potenzielle Zuflucht für den Fall, dass es zu Verfolgung kommt. Wie die Juden für Israel kämpften, so haben Frauen das Recht, Vergewaltiger zu exekutieren. Ja, richtig, exekutieren. Und der Staat sollte nicht eingreifen. Zuvor gab die vom Guardian als weit links stehende Aktivistin definierte Dworkin in demselben Interview zu, dass sie weiterhin Israels Existenzrecht auf das jüdische Recht auf einen eigenen Staat sowie das jüdische Recht unterstützt, gegen diejenigen zurückzuschlagen, die sie zu töten suchen und es immer noch tun, genauso wie sie denkt, dass Frauen das Recht besitzen, sich gegen die Männer, die sie missbrauchten, zur Wehr zu setzen, sie sogar zu töten. Dworkin mag die Ansichten einer kleinen und unbedeutenden Minderheit repräsentieren, aber die ideologischen Ähnlichkeiten zwischen Zionismus und feministischem Separatismus sind deutlich. Ein bedeutender Unterschied ist allerdings, dass Israel hunderte von Atombomben besitzt. Vor langer Zeit fand ich heraus, dass sich durch die Ersetzung des Wortes Frau durch Jude und des Wortes Mann durch Nicht-Jude ein lesbischer separatistischer Text reibungslos in eine radikal-zionistische Streitschrift verwandeln lässt und umgekehrt. Lesbischer Separatismus ist eine Form des ultimativen Feminismus. Er verlangt einen Umschwung von der Erkenntnis, dass jede Frau eine Lesbin sein kann, zu der radikalen Auffassung, dass jede Frau eine Lesbin sein sollte. Ähnlich würde ein Zionist die Auffassung vertreten, dass jeder Jude ein Zionist sein sollte, anstatt dass jeder Jude ein Zionist sein kann. Einige Zionisten würden sogar noch weitergehen und argumentieren, dass, da Israel der Staat des jüdischen Volkes ist, jeder Jude als Zionist betrachtet werden sollte. Dementsprechend sollte die Ablehnung des Zionismus durch einen Juden als verräterischer Akt gelten oder zumindest als eine Form von Selbsthass. Natürlich würden die meisten Frauen ihre Kategorisierung durch radikale Feministinnen nicht ernstlich akzeptieren. Ich würde sagen, dass zumindest vor dem Zweiten Weltkrieg die Mehrheit der Juden von dem zionistischen Aufruf beleidigt war. Es scheint dass der Holocaust, seine Ausbeutung und der beispiellose militärische Sieg Israels im Jahre 1967 die Einstellung der Juden auf der Welt gegenüber dem Zionismus und Israel änderten. Der Holocaust war ein zionistischer Sieg. Genauso wird jede Vergewaltigung von feministischen Separatistinnen als Bestätigung ihrer Theorien ausgelegt. Wie wir sahen, wird Marginalgruppenpolitik durch Feindschaft gegenüber sich selbst aufrechterhalten. Für den Fortbestand marginaler Politik wird die gegen einen selbst gerichtete Abscheu zum Vorteil. Zionisten verlassen sich auf in Brand gesteckte Synagogen, sowie einige lesbische Separatistinnen auf Vergewaltigungsopfer angewiesen sind. Gäbe es keine angezündeten Synagogen, geht der Mossad so weit, sie selbst anzuzünden. In separatistischer Weltanschauung ist solches Verhalten legitim, denn der Zweck ist weitaus wichtiger als die Mittel und die Kampagne bedeutender als jede moralische Integrität.